Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 14. Pierre nahm das Tuch von seinen Augen und sah sich um. Im Zimmer war es finster. Nur an einer Stelle auf einem schwarzen Tisch brannte in einem Totenschädel ein Lämpchen. Davor lag aufgeschlagen die Bibel. Hinter dem Tisch stand ein offener Sarg mit Gebeinen darin. Dann trat ein Mann in langer weißer Schürze ins Zimmer, ging an den schwarzen Tisch und legte seine kleinen, in Lederhandschuhen steckenden Hände darauf. Pierre hatte bei seinem Eintritt ein Gefühl andächtig ehrfürchtigen Schreckens empfunden, etwa wie ein Kind bei der Beichte. Doch er erkannte in dem Mann nun einen Bekannten, einen gewissen Smoljaninow, und das hatte für ihn etwas Verletzendes, etwas Entweihendes. Für ihn sollte er eben nur Bruder und Tugendlehrer sein. Was führt Sie hierher? Was wollen Sie von uns, der Sie nicht an die Wahrheit des Lichts glauben und das Licht nicht sehen? Wollen Sie Weisheit, Tugend, Erleuchtung? Ja, ich möchte innere Erleuchtung. Gut. Haben Sie eine Vorstellung von den Mitteln, mit deren Hilfe unser heiliger Orden Ihnen zur Erreichung Ihres Zieles an die Hand gehen kann? Ich hoffe auf Anleitung, auf Hilfe, zur inneren Erneuerung. Was für eine Vorstellung haben Sie von der Freimaurerei? Ich fasse die Freimaurerei als eine Fraternität und als eine Gleichsetzung aller nach Tugend strebenden Menschen auf. Meine Auffassung von... Gut. Haben Sie in der Religion Mittel zur Erreichung Ihres Zieles gesucht? Nein. Ich schenkte ihr keinen Glauben und folgte ihr daher auch nicht. Ich war Atheist. Sie suchen die Wahrheit, um nach Ihren Gesetzen Ihr Leben zu regeln. Folglich suchen Sie Weisheit und Tugend? Ja. Ich werde Ihnen jetzt die Hauptziele unseres Ordens auseinandersetzen. Das erste und wichtigste Ziel ist die Bewahrung eines wichtigen Geheimnisses. Eines Geheimnisses, das wir von den allerältesten Zeiten übernommen haben und von dem vielleicht das Schicksal des Menschengeschlechts abhängt. Aber da dieses Geheimnis so beschaffen ist, dass niemand in seinen Besitz gelangen und aus ihm Nutzen ziehen kann, ohne langwierige und sorgfältige Selbstläuterung, so kann nicht jeder hoffen, rasch zur Erkenntnis dieses Geheimnisses zu kommen. Und darum haben wir auch noch ein zweites Ziel, nämlich das, unsere Mitglieder nach Möglichkeit vorzubereiten, ihr Herz zu veredeln, ihren Verstand zu läutern und zu erleuchten und sie damit zur Aufnahme dieses Geheimnisses fähig und wohlgeneigt zu machen. Damit mühen wir uns drittens auch um die Veredelung des ganzen Menschengeschlechts, dem wir in Gestalt unserer Ordensbrüder Beispiele der Gottesfurcht und Tugend vor Augen stellen, indem wir wider das Böse streiten, das in der Welt herrscht. Denken Sie darüber nach. Wider das Böse streiten, das in der Welt herrscht, wiederholte Pierre in Gedanken immer wieder, als er nach seiner Aufnahme in die Loge nach Haus fuhr. In seinen Vorstellungen hatte er es bereits mit Lasterhaften und Unglücklichen zu tun, denen er mit Rat und Tat half. Er stellte sich grausame Tyrannen vor, denen er die Opfer aus den Händen riss. Pierre war es, als habe er sich von Grund auf gewandelt. In allen Menschen sah er jetzt seine Brüder und brannte vor Ungeduld, sich in Gemeinschaft mit seinen Logenbrüdern an das Werk zum Wohl der Menschheit zu machen. Am Tage darauf, als er mit einem Buch zu Hause saß und in die Bedeutung eines Quadrats einzudringen suchte, bei dem die eine Seite Gott, die zweite die geistige, die dritte die körperliche Welt und die vierte die Vereinigung beider darstellte, wobei er sich gleichzeitig in gehobener Stimmung sein neues Leben ausmalte, trat plötzlich Fürst Wassili Kuragin ins Zimmer. Bonjour, mein Lieber. Na, wie geht es dir? So lange schon in Petersburg und wir haben uns noch nicht gesehen. Bitte Platz zu nehmen, Fürst. Danke. Eben als ich heraufkam, war mir, als spüre ich schon den Winter. In meinem Alter nimmt diese Jahreszeit immer mehr an Schrecken zu. Aber nun sag einmal, mein Freund, was hast du eigentlich in Moskau angestellt? Weshalb bist du denn mit Hélène auseinander? Fürst, ich... Du irrst dich. Ich habe alles festgestellt. Hélène ist vor dir ebenso schuldlos wie Christus vor den Juden. Und warum hast du dich nicht an mich gewandt? Du weißt doch, dass ich dein Freund bin. Ich verstehe ja alles. Du hast gehandelt wie ein Mann, dem seine Ehre teuer ist. Vielleicht etwas voreilig, aber das wollen wir jetzt dahingestellt sein lassen. Aber begreife doch, in was für eine Situation bringst du sie und mich in den Augen der Gesellschaft und sogar des Hofes. Sie in Moskau und du hier. Ich bitte Sie, Fürst. Ich habe Hélène geschrieben. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Ach was, ein Missverständnis. Und das fühlst du auch, ich kenne dich doch. Lass uns einen Brief schreiben, sie kommt hierher und alles ist wieder in Ordnung. Nun, was ist? Ich bitte dich, mein Lieber, lauf nicht ständig im Zimmer auf und ab. Setz dich her zu mir. Setz dich her und schreib ihr. Sag ja. Oder bitte, ich schreibe ihr auch von mir aus und wir schlachten ein gemästetes Kalb. Na? Fürst, gehen Sie bitte. Was soll das heißen? Ich bin gekommen, um dir schwerwiegende Unannehmlichkeiten zu ersparen. Ich weiß aus bester Quelle, dass sich die Zarenwitwe für deine Geschichte interessiert. Und zwar sehr lebhaft. Das muss ich dir ganz... Gehen Sie! Ich habe sie nicht hergebeten. Was ist denn mit dir? Bist du krank? Gehen Sie. Eine Woche später reiste Pierre auf seine Güter. Seine neuen Brüder gaben ihm nach Odessa und Kiew Briefe an die dortigen Freimaurer mit und versprachen Pierre, ihm zu schreiben und ihm in seiner neuen Tätigkeit führend und leitend an die Hand zu gehen. In Kiew angelangt, ließ Graf Pierre Besuchow die Verwalter aller seiner Güter zusammenrufen und setzte ihnen seine Pläne auseinander. Maßnahmen zur vollständigen Befreiung der Bauern von der Leibeigenschaft. Ab sofort sollten Mütter mit kleinen Kindern nicht mehr zur Arbeit herangezogen werden, Abschaffung der körperlichen Züchtigung und stattdessen Ermahnungen zum Besseren. Einrichtung von Krankenhäusern, Armen- und Waisenhäusern sowie Schulen auf jedem Gut. Besuchow arbeitete Tag für Tag mit den Verwaltern an der Verwirklichung seiner Pläne. Aber nach ihrer Darstellung waren alle dazu nötigen Operationen mit so vielen Prozessen, Schreibereien und dergleichen verbunden, dass es Besuchow ganz wirr im Kopf wurde und er die praktische Ausführung seiner Vorhaben mehr und mehr den Verwaltern überließ. Sie alle hielten die Pläne Besuchows für Hirngespinste. Aber nachdem sich ihre Befürchtungen, der Graf würde ihre Veruntreuungen aufdecken wollen, angesichts seiner ökonomischen Unwissenheit zerschlagen hatten, begannen sie einige der geforderten Maßnahmen einzuleiten. Schulen, Krankenhäuser und Wohltätigkeitsanstalten wurden gebaut. Wenn Pierre seine Güter bereiste, organisierte man für ihn Empfänge mit Vorantragen von heiligen Bildern und Überreichen von Salz und Brot, die Pierre tief befriedigten und ihm den Eindruck vermittelten, dass sich die Bauern jetzt glücklich zu fühlen begannen. Tatsächlich aber befanden sich nach wie vor 9/10 der Bauern im Zustand völliger wirtschaftlicher Zerrüttung. Die stillenden Mütter, die auf Besuchows Befehl nicht mehr zur Arbeit herangezogen werden durften, mussten in ihren eigenen vier Wänden weit schwerere Heimarbeit verrichten. Überall, wo von den Verwaltern das Kopfgeld befehlsgemäß um ein Drittel herabgesetzt worden war, hatte man die Fronarbeit um die Hälfte erhöht. Ganz abgesehen davon, dass die bäuerliche Fronarbeit durch die von Pierre geforderten Bauten vermehrt wurde. Nie erfuhr er, dass die auf seinen Wunsch aufgeführten Gebäude vollkommen leer standen und dass die Bauern auch weiterhin an Frondiensten und Geldabgaben ebenso viel leisten mussten wie auf anderen Gütern, nämlich alles, was sie überhaupt zu leisten imstande waren. Alle die Unternehmungen, die Pierre auf seinen Gütern vorgehabt und doch zu keinem Ende gebracht hatte, alle die Unternehmungen hatte Fürst André bei sich durchgeführt, ohne davon Aufhebens zu machen und ohne, dass es ihn besondere Mühe gekostet hätte, ohne, dass es erst weit ausholender Vorbereitungen und übertriebener Anstrengungen bedurfte. Vor 3 Tagen war der kleine Nikolai erkrankt. Es war bereits die 2. Nacht, die Fürst André zusammen mit der Prinzessin Maria an seinem Bett verbracht hatte. Bitte, André, es schadet ihm bestimmt. Karl Ivanovich hat doch gesagt... Ach, lasst mich doch mit eurem Arzt zufrieden. Seit 3 Tagen hat das Kind Fieber. Los, gib mir das Glas mit Wasser. Euer Durchlaucht, Petruschka, ist mit Papieren gekommen, die er euer Durchlaucht übergeben möchte. Was gibt es? Na los, geh schon, bring sie her. 1, 2... Wäre es nicht 3, doch besser, noch ein wenig 4, zu warten, André? 5, etwas später... Sei doch so gut. Nein, 10, 11, 12... Und red nicht so lauter, dummes Zeug. Du hast nur immer warten und warten wollen, ne? Und so ist es dann auch so weit gekommen. Ach, André, ich wollte doch gar nicht... Wirklich, ich glaube... Aber wie du willst. Euer Durchlaucht, die Papiere vom Herrn Vater. Der Teufel bringt mir diese Papiere gerade jetzt ins Haus. Durch Kurier erhalte ich die Nachricht, die, falls keine Lüge, in diesem Augenblick besonders erfreulich. Bennigsen soll bei Preußisch Eylau Bonaparte völlig geschlagen haben. Großer Jubel in Petersburg. An die Armee ist eine Masse von Auszeichnungen abgegangen. Bennigsen zwar nur Deutscher, trotzdem aller Grund zur Freude. Völlig unverständlich, was Bezirkskommandeur von Kortschewo, ein gewisser Schandrikow, macht. Bisher weder Ersatzmannschaften noch Proviant gestellt. Fahr du sofort hin und sage ihm, ich reiße ihm den Kopf ab, wenn nicht alles in einer Woche zur Stelle. Erhalte soeben einen Brief von Petenka wegen Preußisch Eilo, war selbst dabei, alles stimmt. Wenn sich nicht immer die einmischen, die es nichts angeht, schlägt selbst ein Deutscher diesen Bonaparte. Er soll völlig vernichtet fliehen. Also sofort nach Kortschewo und meinen Auftrag ausführen. Nein, mon père, nehmen Sie es mir nicht übel. Jetzt fahre ich nicht eher, als bis es dem Kleinen wieder besser geht. Los, die Tropfen. Um Gottes Willen, warte noch ein wenig. Karl Ivanovich sagte mir, es gebe kein besseres Heilmittel als den Schlaf. Es ist bestimmt nicht richtig. Aber ich will es. Fürst André verließ das Zimmer und setzte sich im Nebenraum auf den Divan, um noch einmal in Ruhe den Brief seines Vaters und die übrigen Papiere zu lesen. Der Tod seiner Frau Lisa hatte den Fürsten André sehr verändert. Er war hager geworden. Sein Blick und die Falte auf der Stirn sprachen von langem, grüblerischem, fruchtlosem Nachdenken über ein und denselben Gegenstand. Neben dem Gut Bogucharowo widmete er seine ganze Zeit seinem kleinen Sohn, der in der Pflege der Prinzessin Maria auf Lissie Gori aufwuchs. Während er sich jetzt mit den Papieren beschäftigte, horchte er immer wieder auf das, was im Kinderzimmer geschah. Plötzlich glaubte er, hinter der Tür einen merkwürdigen Laut zu hören. Angst überkam ihn. Er fürchtete, die Krankheit seines Kindes könne eine schlimme Wendung genommen haben. Auf den Zehen ging er an die Tür des Kinderzimmers und öffnete sie. Maria. Maria, ist was? Ach, liebster André, hör nur, wie ruhig er atmet. Ja. Er schwitzt. Das ist ein gutes Zeichen. sagt Karl Iwanowitsch. Ja, das Kind ist das Einzige, was mir geblieben ist. Gnädiger Herr. Was gibt's? Besuch. Besuchow? Du? Ich komme gerade von meinen Gütern und da habe ich gedacht, ich mache einen Abstecher. Und sehe, wie es Ihnen geht. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Aber ich freue mich sehr über deinen Besuch. Oh, mein Lieber. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel ich in letzter Zeit erlebt habe. Fast erkenne ich mich selbst nicht wieder. Tja, wir sind alle ganz anders geworden. Nun, und Sie? Wie geht es Ihnen? Ich will dir einen Vorschlag machen. Wenn du nichts dagegen hast, fahren wir nach Boruchárovo. Dort sind wir ungestört. Ich lasse dort allerhand bauen und muss mal wieder nach dem Rechten sehen. Vielleicht hast du Lust, alles einmal anzusehen. Krieg und Frieden von Lev Tolstoi, Episode 14. Mit Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow, Fred Düren als Andrei Bolkonski, Waltraud Kramm als Maria Bolkonskaja, Wolfgang Brunecker als Fürst Vassili, Ingeborg Metschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.